Jetzt kommen wir dazu, unseren heutigen Prediger zu begrüßen, Carmine Colucci. Habe ich das richtig ausgesprochen? Colucci. Es steht auch Colucci. Entschuldigung. Darf ich dich bitten? Ja, der was ist das jetzt? Da muss ich mal eben gucken. Ferrari, ne? Nee, das war schon wieder. Das habe ich jetzt gemacht. Achso, du findest ihn aber gut, ne? Das ist das Auto von meiner Putzfrau. Ja, das darf ja auch sein. Das ist ja alles in Ordnung, ne? Ich meine, ich finde jetzt Fußball nicht gut, aber ein Ferrari fände ich schon gut. Das war schon drin. Ja, bitte. Das war ich schon in der PC. Porsche ist ein Auto. Ferrari ist auch schon ein Auto. Porsche ist so. Eine Porsche ist besser. Aber wir haben ein schönes Auto drin, wir haben eine Macht drin, wir haben Heiligen Geist, ich finde es noch besser. Amen. Amen. Und wie schön ist, wenn wir laufen in dieses Weg und wir sind in Gehorsam und wir sind in guter Gemeinschaft mit Gott. Und da haben wir eine, so, wer ist die erste Mal hier, ich komme aus Italien, ich und meine Familie, wir sind aus Italien gekommen, aber nicht jetzt, wir wohnen jetzt in Hildesheim. Und ich komme aus Ecclesia Hildesheim. Und ich danke euch für eure Einladung. Eine geistliche Einladung ist immer sehr wichtig. Amen. Und das Gottwort ist noch mehr wichtiger. Heute habe ich eine kleine Botschaft. Ich sage, diese Botschaft ist eine Warnung-Botschaft. Nicht Warnung, dass Gott sagt, hey, du bist ein Sünder. Du musst deine Sünder lassen. Das war das Alte Testament. Im Neuen Testament jetzt gibt es die neue Nachricht. Diese Evangelium, das gute Nachricht, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und auferstanden. Und auch für dich. Amen. Amen. Also, vorher, dass ich angefangen habe, diese kleine Predigt, ich habe eine Frage. Wenn die Gemeinde die mir erlaubt, ich mache so, wenn die mir keine erlaubt, ich mache nicht. Wir haben einen christlichen Kanal. Und in diesem christlichen Kanal, das ist in Italien, in Spanien, weil wir sind Italiener und wir sprechen auch Spanisch, machen wir viel Prediger, Musik da drinnen, weil wir sind auch Musiker. Und die Frage ist, meine Frau kann 5 Minuten für mich Video machen und dieses Predigt im Internet lassen? Ja oder nein? Okay, die erlaubt ist ja und dann nein, nur 5 Minuten, dass ich mache dieses Predigt und dann in Deutsch, in Italienisch übersetze. Okay? Meine Deutsch ist noch nicht perfekt, aber dafür ist okay. Kann ich ein bisschen predigen noch. Nächstes Mal immer besser, ist immer besser. So hat der Herr gesagt, und ich glaube, was Gott sagt. Ich glaube, was Gott sagt und nicht wer ich bin. Weil wer ich bin, ist nicht, was Gott sagt. Weil Gott sagt mir, Carmine, geh da und Verkündigung das Evangelium. 100% Gott ist mit mir. Und ich muss keine Angst haben. Amen. Also diese kleine Botschaft, dass ich heute habe, hat einen Titel. Dieser Titel steht auch da geschrieben. Die Machenschaften. Die teuflischen Machenschaften. Warum Gott geben wir diesen Hinweis? Weil, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir gerettet sind. Ist es richtig, dass wir haben Jesus akzeptiert in unserem Leben? Ist es richtig, dass wir sind neu geboren, Gott sei Dank? Und ich weiß, dass wir gerettet sind. Aber Gott gibt uns Lichtsignal, dass wir können laufen, dass wir können weitergehen, ohne Hindernis, ohne Feinde. Was bedeutet diese teuflische Machenschaft? Was ich sage jetzt, das steht geschrieben auch in der Bibel. Die erste Vers, das in 2. Korinther ist, steht so geschrieben, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist das Neue Testament. In alten Versionen, in Griechisch, weil die Neue Testament kommen auch die Übersetzer aus Griechisch, steht nicht geschrieben Gedanken, sondern Machenschaften. Was ist diese Machenschaften? Was bedeutet diese Machenschaften? Lieber Geschwister, Gott hat einen Plan für mich und Gott hat auch einen Plan für dich. Amen. Dieses Plan ist generell, dass wir gerettet sind. Aber jetzt, wir sind in einem geistlichen Weg. Muss wir weitergehen? Muss wir laufen? Und was, aber, was können wir finden in dieses Weg? In der Bibel steht geschrieben, dass unsere Kämpfe. Was bedeutet das? Ich bin gerettet, aber ich kämpfe. Welche Kämpfe habe ich? Ja, ich bin Sieger, weil Jesus Christus ist für mich gestorben. Jesus Christus hat mit dieses Opfer Halle gemacht. Aber er hat mir gesagt, auch ganz vorsichtig. Weil unsere Kämpfe ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern dieses Kämpfe, das wir haben, ist gegen Geist, gegen Dämon, gegen den Teufel. Liebe Geschwister, wir sind Sieger. Aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Darum Gott gibt uns dieses Lichtsignal, diesen Hinweis, diese Warnung. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott ist das Helfer. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ist so, steht so in der Bibel geschrieben. Gott ist Liebe und durch sein Leben hat er mir gerettet. Aber liebe Geschwister, ich will einen Hinweis dir geben, wie Gott hat mir diesen Hinweis gegeben. Gott ist das Helfer. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber wir müssen nicht vergessen, dass der Teufel ist auch dasselbe. Nicht in Ewigkeit, sondern gestern, heute und vielleicht auch morgen. Das ist unterschiedlich, dass er ist nicht in Ewigkeit. Amen. Und was passiert, wenn Gott geben wir diesen Hinweis? Wir müssen nicht vergessen, dass wir haben einen Feind. Jesus durch seine Liebe hat Generation um Generation in der Erde, im Himmel abgehört. Ist so. Und was hat der Teufel gemacht? Durch seine Lügner hat Generation um Generation in der Erde, im Himmel abgehört. In der Bibel steht geschrieben, dass er ist der Vater der Lügner. Und wir müssen ganz vorsichtig sein, denn Gott geben wir einen Hinweis. Gott hat uns gerettet, wir sind frei, keine Sünde mehr, Gott sei Dank. Durch dieses Blut, dieses heilige Blut, dieses Blut, das kommt direkt von Gott, Throne, direkt von Gott. Darum, wenn wir proklamieren dieses Blut auf unsere Leben, immer etwas passiert, weil das ist heilig Blut. Der Gottsohn ist hier in diese Welt gekommen und ist für mich und für dich gestorben und auferstanden, damit wir gerettet sind. Aber lieber Geschwister, wir müssen weitergehen. Wir müssen laufen. Darum in der Bibel steht geschrieben, damit wir nicht von Satan bevorteilt werden. Das ist kein Altes Testament. Das ist ein Neues Testament. Das ist kein Gesetz. Das ist Gnade. Was das steht im Neuen Testament geschrieben. Und was im Neuen Testament geschrieben steht, das ist für mich und für dich. Amen. Gott ist für uns. Gott ist mit uns, jeden Tag. Aber wir müssen nicht vergessen, lieber Geschwister, wie Gott hat einen Plan für uns. So hat deine Feinde einen Plan für dich. Darum Gott will, dass unsere geistlichen Augen sind auf und nicht zu. Darum Gott hat seine Worte gelassen. Darum Gott hat seinen Heiligen Geist geschickt. Dass du Empfänger sein Heiliger Geist und ich auch. Weil durch Heiliger Geist das Gottwort ist offenbart. Amen. Die zweite Vers ist so, das ist sehr wichtig. Aber wir verstehen, dass Gott hat gesagt, das muss wir nicht vergessen, dass der Teufel hat den Plan gegen uns. Ich habe jetzt einen Vers, wo im Neuen Testament in 2. Mose 8, 24 geschrieben steht. Da sagt der Pharao, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herr, euer Gott, in der Wüste opfert. Mose, geschickt, geh zu Pharao und sagst du so, sagt der Herr, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Und im Neuen Testament, Mose, wenn wir lesen, wenn ich kenne das Gottwort, Jesus ist das gleich, ist gekommen und hat gewonnen und der Teufel hat Gott Volk abgelassen. Amen. Liebe Geschwister, ist so. Aber was mein Herz hat, was in dieses Vers hat mein Herz berührt, da steht geschrieben, nur entfernt euch nicht zu weit. Was bedeutet das? Wenn wir lesen, warum, wenn wir von heute, wir transportieren, kann ich so sagen, dieses Vers im Neuen Testament ist nicht mehr im Materiell, aber ist im Geist. Warum gibt es noch heute? Das ist der Teufel. Das ist unsere Feinde. Und bei Gott, bei Jesus machen wir frei. Wenn wir frei sind durch seinen Geist, sein Blut, so sagt Pharao, geh jeden Sonntag in Gemeinde. Oh, lob den Herr. Aber entfernt ist so weiter. Weil danach, du musst nochmal zu mir kommen. Und wenn wir ignorieren diese Hinweis, dass Gott wir geben, wir verlieren. Liebe Geschwister, warum die Sünde ist in dieses Feld gekommen? Weil Adam und Eva hat ignoriert, was Gott gesagt hat. Gott hat einen Hinweis gegeben, du kannst alle essen, nur da musst du nicht gehen. Und was hat die Menschen gemacht? Hat ignoriert, was Gott gesagt hat. Liebe Geschwister, das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Und die Sünde ist in dieses Welt gekommen. Was hat Gott zu Kain gesagt? Hat einen Hinweis gegeben. Und steht hier auch geschrieben, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Gott hat einen Hinweis zu Kain gegeben. Kain, vorsichtig. Der Sünde ist hier. Was hat Kain gemacht? Wie hat reagiert Kain? Kain hat dieses Wort ignoriert. Und hat verloren. Und liebe Geschwister, der Teufel ist immer das Gleiche. Wir nutzen immer das gleiche Technik, kann ich so sagen? Immer das gleiche. Er ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lügner, wie in der Bibel geschrieben steht. Darum Gott hat uns das Gottwort gelassen, dass wir können lesen. Wir brauchen diese geistlichen Speisen jeden Tag. Darum Jesus hat gesagt, gebt heute unser täglich Brot. Jesus hat gesagt, nicht wöchentlich oder nicht monatlich oder nicht jährlich, heute, täglich, wir brauchen das Gottwort lesen. Nicht wir müssen, liebe Geschwister, wir brauchen das. Ich kann mehrere biblische Beispiele dir geben, warum Simson hat verlieren. Weil Simson hat ignoriert, was Gott gesagt hat. Und wenn heute hier in Ecclesia Hannover Gott reden und du oder ich ignorieren dieses Wort, liebe Geschwister, wir verlieren. Lob und Preis den Namen des Herrn. Das ist eine wichtige Botschaft, eine Warnungsbotschaft für mich und für dich. Und nur wenn wir nicht ignorieren dieses Wort, wir können weitergehen. Wir können weitergehen. Darum Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, gestorben und auferstanden. Vielleicht für dich, das ist eine schöne Poesie. Oder vielleicht für dich, das ist der geistliche Speisen. Vielleicht ist eine wichtige Worte für dich. Aber was ich will heute sagen, bitte ignoriere nicht, was Gott sagt. Pläne für mich. Und dieses Plan ist dieses generelle Plan, die Rettung durch Jesus Christus. Aber wir haben auch eine Feindin. Und dieses Feindin ist eine Lüge. Er ist immer dasselbe. Mit Moses war dasselbe und heute ist auch dasselbe. Aber Jesus Christus ist in uns. Amen. Jesus Christus ist in uns, Heiliger Geist ist in uns, Gott Vater ist in uns, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Amen. Ist in uns, ist in mir und in dir. Jesus lebt. Jesus lebt. Jeden Tag Jesus lebt. Wie ist unser geistlicher Zustand? Haben wir einen richtigen geistlichen Zustand? Sind wir in einer richtigen Verbindung mit Gott? Oder gibt es etwas zwischen dir und Gott? Sorgst du nicht? Unser Gott ist Liebe, Love. Auch wenn etwas passiert zwischen dir und Gott, er ist immer da wie ein Vater. Ist immer so, komm, ich liebe dich. Wir müssen nur einen Schritt machen, Entscheidung. Gott ist in dieses Welt gekommen, ist gestorben und auferstanden. Aber wir müssen entscheiden, lieber Geschwister, das bin ich und du. Das bin ich und du. Gott ist ein Gentleman. Er lässt dich frei. Er sagt dir nicht, du musst. Nein. Heiliger Geist überzeugt unsere Herzen durch Liebe. Und ist besser, wenn Heiliger Geist überzeugt nur durch Liebe und muss dich so. Weil unser Gott ist heilig. Heilig, heilig, heilig ist er. Die Bibel steht geschrieben, sei heilig, weil ich heilig bin. Lob und Preis den Namen des Herrn. So hat Pharao gesagt, will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, euer Gott, nicht in der Wüste opfert, nur entfernt euch nicht zu weiter. Wenn wir lassen etwas, wenn Heiliger Geist überzeugt mein Herz, und ich lasse etwas. Der Teufel sagt sie, lasse nun diese Dinge, aber geh du nicht so weiter. Danach geh du nochmal da. Wir wohnen in einer Gruppe. Wir sind, wie in der Bibel geschrieben steht, wir sind Geist, Seele und Leib. Wir haben eine Seele, wir sind Geist und wir wohnen in einer Gruppe. Weißt du, wie Gott ziehen, wie Himmel ziehen, so die Erde ziehen auch. Und wir sind in der Mitte, weil wir kommen von Erde. Und wenn wir in die Mitte sind, wir müssen nur entscheiden, Himmel oder Erde. Wir können unser Herz nicht geteilt sein durch Himmel und Erde. Wenn unser Herz ist geteilt, kommt eine Zeit, wo wir müssen Entscheidung, wie in der Bibel geschrieben steht, rechts oder links. Und kommt diese Zeit, Lob und Preis den Namen des Herrn. Steht ein wichtiger Vers in der Bibel, was wir müssen machen, was wir müssen tun jeden Tag, dass wir Entscheidung für Jesus Gott gemacht, gebe Kraft, durch Heiligen Geist. Dieses Vers ist so wichtiger. Da steht geschrieben im Neuen Testament. Alle Zeit das Sterben Jesus am Leib umtragen, damit auch das Leben Jesus an unserem Leib offenbar werde. Der Teufel war damals auch zu Jesus in dieses Wüste und hat gesagt, wer bist du? Der Gottsohn, wenn du bist der Gottsohn, machst du das und das. Und Jesus hat Erkenntnis Gott gehabt. Hat gesagt, ja, ist wahr, was du sagst, weil in der Bibel geschrieben so steht. Aber in der Bibel steht auch geschrieben das. Wenn wir haben Erkenntnis, können wir gegen unsere Feinde kämpfen. Wo kommt Erkenntnis? Erkenntnis kommt nur, wenn wir das Gottwort lesen. Amen. Ist so, was ich sage, ist biblisch. Kommt nicht von mir, sondern von Gott. Was ich sage, steht in der Bibel geschrieben. Und lieber Geschwister, ich habe einen Traum einmal gehabt. Ist er richtig gesagt? Der Traum ist ein Träumen, ist mehr. Ja. Das war ein Bild, eine Vision. Das war Nacht. Ich war in meiner Betenzeit. Und ich war schon intensiv in meiner Betenzeit. Und ein Bild von Gott. Ein Bild von Gott. Habe ich einen Soldaten gesehen. Diese Soldaten, diese modernen Soldaten mit der Waffe und mit allem, diese Helm. Und er war so ganz vorsichtig mit seiner Waffe, mit seinem Mikrofon. Und was Gott hat, was ich habe in diesem Moment gesehen, dass dieser Soldat so, aber er war mit einer Tasche. Und hat zugemacht, hat die Tasche auf, hat ein Stück Brot rausgemacht, hat zugemacht, und danach noch einmal drinnen. Was Gott hat mir gesagt in dem Moment, wir brauchen das Gottwort. Jeden Tag, auch eine Minute, ist wichtiger. Ich kann nicht sagen, Herr, ich habe keine Zeit. Ich bin zurzeit beschäftigt in einem Baumarkt. Ich habe 5 Abteilungen, ich bin verantwortlich von 5 Abteilungen. Aber lieber Geschwister, jeden Tag, ich muss diese 2 Minuten von Gott finden, weil ich brauche das. Sind wir in diesem Zustand? Haben wir Durst? Haben wir Hunger von Gott? Oder sind wir trocken? Wenn wir sind trocken, lieber Geschwister, ich will dir keine Angst machen, ist gefährlich. Wenn du merkst, dass du jeden Tag brauchst nicht Gott, ist gefährlich. Nicht weil Gott lassen uns, sondern weil du hast einen Feind und ich auch. Und wenn der Teufel war damals zu Jesus, Jesus hat mit das Schwert gekämpft, mit das Gottwort. Der Teufel war da und hat gesagt, du bist und ist noch so heute. Aber wenn wir haben Gott Erkenntnis, er hatte keine Möglichkeit. Wenn wir haben Gott Erkenntnis, er hat keine Möglichkeit. Aber wenn wir haben kein Gott Erkenntnis, wir haben schon verlieren. Wie kämpfen wir? Wenn ich gehe in einen Krieg und ich habe keine Waffe und mein Feind hat eine Waffe, was mache ich? Ich muss nur weggehen. Und niemand kann sagen, ich habe keine Kämpfe, weil in der Bibel geschrieben steht, dass unsere Kämpfe ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und wenn wir lesen dieses Vers, unsere Kämpfe ist, bedeutet, dass dieses Vers ist immer Gegenwart. Nicht wahr? Oder vielleicht? Nein. Unsere Kämpfe ist. Wir sind Sieger mit Jesus. In der Bibel steht geschrieben, wenn Gott ist für uns, wer ist gegen uns? Wer? Der Teufel. Aber wenn wir haben diese Gotterkenntnis, wenn wir sagen, ja, Jesus, jeden Tag, ich will mit dir laufen. Alle Zeit das Sterben Jesus am Leib umgetragen, damit auch das Leben Jesus an unseren Leib offenbar werden. Bedeutet, dass jeden Tag müssen wir sterben. Und nur wenn wir sterben, können wir mit Jesus leben. Steht in der Bibel geschrieben. Und was in der Bibel geschrieben steht, lieber Geschwister, das ist die Wahrheit. Nicht meine Meinung. nur eine Warnungsbotschaft. Nicht, dass du bist ein Sünder, nicht, dass ich bin ein Sünder, nur, dass Gott mit dir einen Hinweis geben, ein Signal, ein Lichtsignal, dass du wissen, vielleicht jetzt bist du in einer richtigen Zeit, vielleicht bist du jetzt in guter Gemeinschaft mit Gott, aber kommt Zeit, wo wir brauchen diese Worte. Und wir müssen nicht vergessen, nicht ignorieren, was Gott sage. Wenn wir nicht ignorieren, wir sind Sieger. Die letzte Mal mein Bruder aus Italien hat mir eine Vision gegeben, hat gesagt, Carmine, er hat mir eine E-Mail geschrieben. Und hat gesagt, Carmine, ich war in meiner Betezeit und habe ich ein Bild gehabt. Und die hat mir diese Vision geschrieben. In dieses Bild war ich und meine Frau. Was habe ich gemacht? Ich will nicht ignorieren, was Gott mir gesagt hat. Ich habe gedruckt diese Vision, habe ich 10 oder 11 Seiten gedruckt und von der ganzen Wohnung habe ich geklebt. Ich vergesse nicht, weil für mich das war wichtiger. Wenn ich lassen so habe, gut, dann gehe ich, danke dir, tschüss. Kein Danke, habe ich vergessen. So funktioniert. Eva! Gott hat mit Eva gesprochen. Machst du das, das und das? Eva hat vergessen. Kain hat vergessen. Simson hat vergessen. Lot, Frau. Der Engel hat gesagt, nicht in den Kuchen. Was hat sie gemacht? Hat vergessen. Warum? Hat ignoriert, was Gott gesagt hat. Amen. Wir ignorieren nicht, was Gott machen, was Gott sagen, weil das ist wichtiger für unseren Geist. Amen. Und wir sind Sieger mit Gott, mit Jesus. Amen. Jesus lebt. Und wie schön ist, wenn einer Tage wir sind alle im Himmel. Oh, Lob und Preis der Name des Herrn. Keine Teufel mehr, keine Arbeit mehr. Keine Putze zu Hause mehr, keine Kinder. Halleluja! Aber lieber Geschwister, wir müssen weitergehen. Wie gesagt, dieser Bruder hat mir einen Hinweis gegeben, hat mir diese Vision geschrieben. Ich habe gedruckt. Toilette, Küche, Schlafzimmer, PC. Ein Jahr und meine Frau ist gegenwart. Diese Vision ist noch da. Warum? Weil es wichtiger für mich. Und wenn Gott gibt mir einen Traum oder eine Vision, ich habe ein Buch, schreibe. Weil ich muss nicht vergessen, was Gott mir sage. Das ist für mich. Amen. Lob und Preis den Namen des Herrn. Wir müssen nicht ignorieren diese Machenschaft, diese teuflische Machenschaft. Wenn wir ignorieren diese teuflische Machenschaft, wir gehen auf den Boden. Wenn wir ignorieren, was Gott sage, kommt der Lügner. Warum? Wir haben zwei Möglichkeiten. Oder das Gott macht in uns Essen, Essen, Essen. Ist einfach. Wenn wir haben keine Gemeinschaft mit Gott, wir verlieren unsere Macht, unsere Kraft, geistliche Kraft. Wir vergessen. Aber wenn wir jeden Tag sagen, Herr, das ist wichtiger. Das ist unsere geistliche Speise. Das machen wir stärker. Das machen wir Riesenmann, Riesenfrau. Und wenn der Teufel kommt mit seinen Lügen, wir sagen, wer? Du sagst das. Ja, aber der Herr sagt die andere. Und weg. Weg. Das ist unsere Kämpfe hier. Hier. Wir müssen jeden Tag lesen, dass hier gibt es nur das Gottwort. Amen. Bis hier das Gottwort. Kannst du ein bisschen? Ja? Ich will nur mit euch 5 Minuten beten. Und wenn dieses Wort hat dein Herz überzeugt. Ich bin sehr fröhlich, weil jedes Mal, dass ich hier komme, ich sehe immer neue Gesichter, ja, neue Leute. Und ist wichtiger auch, weil die Bibel geschrieben steht, wo zwei oder drei sind in meinem Namen, ich bin da. Nicht wo 40.000 oder 50.000 sind, nein, wo zwei oder drei. Und Gott ist immer Gegenwart. Amen. Und jetzt, wenn dieses Wort hat dein Herz überzeugt und du brauchst, dass jemand für dich betet, kannst du hier kommen. Oder wenn dieses Wort hat dein Herz überzeugt und du willst nicht hier kommen, jetzt wir beten zusammen. Ich brauche eine Frischsalbung. Wer braucht hier eine Frischsalbung? Wer braucht hier eine Frischsalbung? Frischmacht von oben. Wir brauchen jetzt neues Wasser, weil wir müssen weitergehen. Elia, Elia, hat der Engel des Herrn gesagt, steh auf, ess und trank. Und Elia durch diese geistliche Speise hat 40 Tage und 40 Nächte gelaufen. Amen. Und heute, der Herr sagt auch hier, Elia, steh auf. Oh, Halleluja! Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir, Herr, für dieses Wort. Wir danken dir, weil dieses Wort hat unser Herz überzeugt. Wir brauchen Frischmacht von oben. Lob und Preis im Namen des Herrn. Vater, ich bete für meine Brüder und meine Schwester hier in dieser Gemeinde. Für jeden, das hier ist. Das empfänge deine Frischsalbung. Empfänge deine Frischsalbung in Jesus Christus Namen. Empfänge deine Frischsalbung in Jesus Christus Namen. Empfänge deine Frischsalbung jetzt. Jetzt. Vater, wir brauchen eine frische Salbung. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du hast unser Herz durch dein Wort überzeugt. Aber heute, Herr, wir ignorieren nicht mehr deine Worte. Wir ignorieren nicht mehr, was in deinen Worten geschrieben steht. Wir ignorieren das nicht mehr. Weil du hast unsere Herzen dafür überzeugt. Halleluja. Ich bete für diese Gemeinde in Jesus Christus Namen. Satan, ich komme gegen dir in Jesus Christus Namen. Ich nehme Autorität gegen dir in Jesus Christus Namen. Du hast keine Autorität hier. Du hast deine Autorität verloren. Durch dieses Opfer, durch dieses Blut, du bist mein Bruder. Jesus ist der König hier in dieser Gemeinde. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Hier gibt es keinen Platz für dich. Weg in Jesus Christus Namen. Weg in Jesus Christus Namen. Seid geheilt. Empfänge deine frische Salbung in Jesus Christus Namen. Empfänge deine frische Macht in Jesus Christus Namen. Jetzt. Jetzt. Oh, Halleluja. Halleluja. Herr, ich danke dir. Ich danke dir in Jesus Christus Namen. Amen. Ich danke euch für euer Geduld. Gott segne euch.